1-5-0. Alternative music. Alternative sounds for Europe. Europe's alternative music. Der dritte Turbulenzmonat Mai. Ich stelle euch meine beiden neuen Alben vor. Entstanden sind 21 Songs, Produktionen. Ich hatte eine super Zeit. Diesen Sommer hoffe ich, meine Vision von meinem Piano-Balkon verwirklichen zu können. Das heißt, ich stelle mein Holzpiano in meinen Bus und baue mir eine kleine Bühne, die ich ausklappen kann. Und dann fahre ich damit durchs Land, baue meine Bühne irgendwo auf und fange an, Klavier zu spielen. Der dritte Radio Marabu Turbulenzmonat auf Kurzwelle 6150. Der Körner liest. Ausgewählte Gedichte von und mit Hans-Peter Körner. Radio Marabu. Heinrich Heine, aus seinem Nachlass sein letztes Gedicht. Was ist Liebe? Liebe macht hitzig und vergeht wie der Rauch im Wind. Der Appetit bleibt. Es geht am Ende, es ist kein Zweifel. Der liebe Glut, sie geht zum Teufel. Sind wir einmal von ihr befreit, beginnt für uns die bessere Zeit, das Glück der kühlen Häuslichkeit. Der Mensch genieße dann die Welt, die immer lacht fürs liebe Geld. Er speist vergnügt sein Leibgericht und in den Nächten wälzt er nichts schlaflos sein Haupt. Er ruht warm in seiner treuen Gattin Arm. Come wash away the rain. Aus traurigem Anlass, ein aktueller Titel, ausnahmsweise in Guitar X. Chris Cornell ist im Alter von 52 Jahren gestorben. Das war sein großer Hit mit Soundgarden Black Hole Sun. Und jetzt kommen Jarvis Cocker und Chili Gonzalez in der Klassik. Marabu Goes Classic, die CD-Vorstellung der Woche. Im Fokus Chili Gonzalez und Jarvis Cocker mit Room 29. Bei der Deutschen Grammophon im März 2017 erschienen. We were the ones who paved the way for this street trash of today. Cockers und Gonzales Lobgesang auf den Zimmerservice. Sie nennen es einen Songzyklus über ein Klavier in einem Hotelzimmer. Room 29, das ist das Hotelzimmer auf der zweiten Etage des Chateau Marmont in Hollywood. Neben einigen anderen schönen Dingen enthält dieser Zauberraum auch einen Flügel. Chateau Marmont ist berühmt vor allem auch durch einige Ereignisse im Leben verschiedener Schauspieler und Rockstars. Hier sprang James Dean durch ein Fenster, um für seine spätere Rolle in Denn sie wissen nicht, was sie tun, vorzusprechen. Fotograf Helmut Newton verunglückte 2004 mit seinem Auto tödlich, nachdem er gerade das Hotel verlassen hatte. James Belushi starb hier an einer Überdosis Rauschgift. Led Zeppelin sind hier mit Motorrädern durch die Lobby gedüst. Jarvis Cocker und Chili Gonzalez vermitteln uns nun einen ganz anderen Blick auf das sagenumwobene Hotel und die Geschichte des Room 29. You walk into a hotel room and you kind of fantasize about everything you might do in it. But most of the time you don't really do anything actually in a hotel room. And I think that first song captured it. And especially if you're a performer, coming from a concert where you have a bunch of people clapping for you, and then all of a sudden you're just back alone in this very neutral, strange environment of a hotel room. That's something I really got. And that's linked to the movies because the fantasy of being on stage, the fantasy of what you might do in that hotel room, it's like a movie you play in your own mind. You are such a jerk. You are a jerker. Gleich im ersten Track bringt es Jarvis gut auf den Punkt. Zimmer 29 ist der Ort, an dem ich mich mit mir selbst auseinandersetzen muss. Was wird hier passieren? Welche Fantasien kann ich hier ausleben? Welche Bilder spuken dabei durch meinen Kopf? Und immer wieder findet man die Anlehnung an Hollywood und dessen Legenden. Und auch das eigene Leben, das einem manchmal wie ein Movie vorkommen mag. The record, it's to do with noticing that a lot of your dreams and fantasies aren't your own. When you realize that your dreams aren't your own, that's quite a realization that some of them have, you've got them from watching TV or watching films and thinking, oh, when I grow up, my life's going to have a storyline and there's going to be lots of incident and I'll ride a horse and I'll make love to that woman and I'll be able to fly or whatever. And then you kind of realize, well, maybe that's not actually going to happen. Help yourself to pretzels. Help yourself to the minibar. I couldn't help myself. I read a self-help book. Das Zimmer 29 im Scheine des Hollywood Glamours. Auf der einen Seite Einsamkeit, auf der anderen Seite. Dieser Kontrast bestimmt die Geschichten des Room 29. Geschichten aus dem alten Hollywood. Wie die von Jean Harlow, die mit Filmproduzent Paul Byrne hier ihre Hochzeitsnacht verbracht hat. Letztere kam nicht wirklich damit klar, jetzt mit einer der sexiest women ever zusammen zu sein. Nur zwei Monate später nahm sich Byrne das Leben. It's a room not quite as large as this room, but similar to this room in the fact that it's got a, I don't know if you can see in the background, that there's a piano there. And I stayed in this room. Back in 2012, I was touring with the band Pulp and stayed at a hotel called the Chateau Marmont in Hollywood. The hotel was very full, so I got put in a fancy room and it had a piano in. We had known each other for a while and had kind of been saying it would be good to do some kind of project together. Something clicked in my mind when I saw the piano in the room. Jarvis walked into this hotel room and thought, piano. Right, yes, you know, maybe now is the time to find a way to collaborate more deeply. But when we really started, and I would send music long distance, Jarvis already had this concept of the hotel room and that the music should sound like it could have been performed in a hotel room. Bereits vor Jahren kam Jarvis Cocker auf einer Tour mit seiner Band Pulp auf die Idee zum Album Room 29. Für die musikalische Umsetzung, Cocker ist des Klavierspielens wohl nicht wirklich mächtig, brauchte es einen entsprechenden Partner. Und wer wäre dafür besser geeignet als der Klavierkünstler Chilly Gonzalez? The other side is cramped. Die 16 Stücke der Platte bringen uns das Beste der beiden Musiker nahe. Das Ergebnis ist ein stimmungsvolles Album, voll von Fantasie, von Eleganz, geprägt durch teils fragile Bar-Jazz-Elemente. Hier erwartet uns keine Popmusik im eigentlichen Sinne. Jarvis' unnachahmliche Art, Songs Leben einzuhauchen. Chilly Gonzalez mit seinen Klavier-Kleinoden und Pianofiguren, die den Hörer mit auf die musikalisch-filmische Reise in den Room 29 nehmen. Einfach nur hörenswert. We also realize that people listen to music in pieces these days. And it's naive to think that everyone will notice the story of your album, and so we kept in mind that the songs should work as individual songs. Sometimes it's good to take time, and I guess, you know, what we kind of hope for with the album is that it's a bit like if you take the time out to stay in a pleasant hotel room, you will leave the next day feeling very refreshed and with a nicer view of the world. So I would hope if people take the time to spend 52 minutes, 34 seconds in room 29. Clara, dear Clara, tell me, please do. How come your dear father was far smarter than you? And Clara, dear Clara, what will you do? Now your only daughter is taken to the booze. It's a family drama, though you lack the skill to write it down. 'Cause daddy used up all the ink, then he took his pen and left town. Clara, dear Clara, now your husband's gone too, leaving his piano in this hotel room. So play it, Clara. Remember, dear Clara, how he used to play for you like a personal orchestra. If you could just recall the tune, Clara, remember. Everything was harmonious, everything was melodic. Now you're a lonely widow and your daughter's alcoholic. The last of the bloodline is 40% proof, just like a friend of your dad's once almost said. Being young is wasted on the youth. Clara, dear Clara, tell me, please do, how come your dear father was far smarter than you? Tell me, Clara. Nur auf Radio Marabu. Guitar X mit Marcel Fischer. Die neuesten Hits der Alternativszene, Interviews, Comedy und eine ganze Prise mehr. You make me feel so good. Guitar X mit Marcel Fischer. Nur auf Radio Marabu. Maybe I listen more than you think. And I can tell that somebody sold you. We said we'd never let anyone in. We said we'd only die of lonely secrets. The system only dreams in total darkness. Why are you hiding from me? We're in a different kind of thing now. All night you're talking to God. That this would all work out after a while. Now you're saying that I'm asking for too much attention. Also no other faith is light enough for this place. We said we'd only die of lonely secrets. The system only dreams in total darkness. Why are you hiding from me? We're in a different kind of thing now. Jahre Neues von The National auf Radio Marabu Europe's Alternative Music. Und das ist die neue Single von Mogwai hier in Guitar X. Mit mir, Marcel Fischer. und LCD Sound System auf Radio Marabu. No one here. sammelte vor fast 20 Jahren die Werke des Naidu Xavier. Sind wir nun Reichsbürger Radio Marabu? 61,50. Marabu! Kleine deutsche Runde auf Radio Marabu beginnt mit Fein aus Schwarzheide, Smombi. Da geht es um Smartphone-Zombies. Schöne Abkürzung. Radio Marabu in der nächsten halben Stunde im Interview Linda Rum und Rabea. Das bin ich. Und läuft dann mal alles gut? Ist es dann auch nie genug? Und ist die Zeit der Blüte vorbei? Machen wir die Fehler von damals nur neu? Es ist so weit, alles im grünen Bereich. Alles geht seinen Weg von früh bis spät. Dass es so bleibt, ist eine Frage meiner Bequemlichkeit. Denn wenn ich jetzt stehen bleib, dann bleibt's dabei. Dann bleibt's dabei. Was mich so mürbt in der Mitte der Nacht. Ich hab auch nicht vieles ins Trockene gebracht. Da stehen noch tausend Ideen auf meinem Plan. Wollt auch mal sehen, ich fang da mal an. Jetzt ist die beste Gelegenheit,

This is singer-songwriter Josh Michaels out of New York. You're currently listening to Radio Marabu. I hope you enjoy my song. Even in your darkest nights, you'll find the light. You can't be scared to be lonely. Even when things seem alright, another fight. We cannot see the way we're going. Don't go chasing shadows. Listen to the heart inside you. Don't go chasing shadows. Listen to the soul that finds you. Stay above the hate, just let the world break around you. Stay above the hate, just let the world break around you. Break around you. Break around you. Break around you. Break around you. Now there's nothing left behind. You felt the fire. You can't be scared to be lonely. You got the gold inside your hands. Don't let it go. Turn your black world into blue. Don't go chasing shadows. Listen to the heart inside you. Don't go chasing shadows. Listen to the soul that finds you. Stay above the hate, just let the world break around you. Stay above the hate, just let the world break around you. Break around you. Break around you. Break around you. Break around you. Break around you. Break around you. Break around you. Break around you. Break around you. Nur auf Radio Marabu. Guitar X mit Marcel Fischer. Die neuesten Hits der Alternativszene, Interviews, Comedy und eine ganze Prise mehr. You make me feel so good. Guitar X mit Marcel Fischer. Nur auf Radio Marabu. Geschichte, es ist kompliziert, verdreht, verwoben, zu viel passiert. Ich fass mich kurz, spar dir die Zeit. Letztes Jahr war einfach der größte. Kein Song, nein, nicht deine Melodie. Nichts stach heraus aus der Szenerie. Bei keinem Film geweint, mich in keinem Buch verloren. Wird Zeit, dass mich irgendwas wieder auf die Beine zieht. Ich leg den Schalter um. Es war zu lange still in mir. Ich dreh auf laut. Ich will mich am Leben fühlen. Ich bin noch immer Mensch. Ich kann spüren, dass es brennt in mir. Dass mein Herz pulsiert. Nie wieder. Steh still, steh still. weil ich nicht nochmal so weit ich schaue. Jetzt nur auf die bright side of life. Ich halt mich fest an allem, was ich hab. Und auf den Rest, der besser laufen könnte, geb ich ein kein Wort, nein, kein Funken Utopie. Nichts könnte mich nochmal so runterziehen. Man muss erst fallen, um aufzustehen und geradeaus auf sein Glück zuzugehen. Ich leg den Schalter um. Es war zu lange still in mir. Ich dreh auf laut. Ich will mich am Leben fühlen. Ich bin noch immer Mensch. Ich kann spüren, dass es brennt in mir, dass mein Herz pulsiert. Nie wieder. Steh still, steh still. Steh still, steh still. Nie wieder. Steh still, steh still. Spüren, dass es brennt in mir, dass mein Herz pulsiert. Nie wieder. Steh still, steh still. Steh still, steh still. Nie wieder. Steh still, steh still. Steh still, steh still. Nie wieder. Steh still, steh still. Steh still, steh still. Nie wieder. Steh still. Hallo, hier ist der Bastian. Und wenn ihr auch ganz Zeitgeist Gaga seid, dann hört ihr mich auf Radio Marabu. A wake up call, my brain still sleeps, my smartphone on my speaker. The first one beeps, the letter weeps, cause I'm at my computer. New likes, new pics, new vids, I laugh out loud, LinkedIn, I Twitter. I feed the cloud, my fans, the world with posts and new newsletters. Post them loud, post them sound, post them pics, post them bits, post them tricks, post them links, post them all. Some pills go body shape. Pep burn and exercises. Pump my abs, my pecs, I'm feeling. Good for a coffee clutch. Show myself up, I'm socializing. Relationships, I'm back to net. I'm quiet, uncompromising. Post me love, post me sound. Post me pics, post me bits. Post me tricks, post me links. Sold, I checked new orders, my e-shop superb. I Pinterest open some chats, I flirt with some hot partners. Elation girlfriend, one A, one A doll and one A faker. Elation girlfriend too, she was a man, now she's transgender. Post them loud, post them sound, post them pics, post them bits, post them tricks, post them links, post them all that I got. I am a monster. I'm a Zeitgeist Wunder. I am a Zeitgeist Wunder. I am a Zeitgeist Wunder. I am a Zeitgeist Wunder. I am a Zeitgeist Wunder. Interview Bastian Lee Jones, davor Madeleine Junot, die war schon im Interview und gleich sind im Interview Linda Rum und Rabea. Hier ist die neue Single von Phoenix auf Radio Marabu. Gitter ist die beste neue Musik der Woche mit mir, Marcel Fischer. Michelangelo, something about the juice you wear. Shiny, shiny fingers on your wrists. And at the masquerade ball, you're trapped in a vault and an empty aquarium. Suddenly you're out of the woods. Side of an alley, you're out of words. Well, I thought it was radio at first. Marabu begrüßt die Künstlerinnen Linda Rum und Rabea und ich darf euch bitten, euch mal vorzustellen. Wo kommt ihr her? Was macht ihr für Musik? Wie lange? Hallo, ich bin Linda. Hallo, ich bin Rabea. Und ich komme aus Hamburg und Rabea aus Hannover. Genau, und wir machen seit einem Jahr zusammen Musik und auf der Bühne sind wir jetzt seit ein paar Wochen erst. Genau, und Rabea spielt Cello und ich singe und spiele Gitarre und zusammen spielen wir jeweils ihre Lieder oder auch meine Lieder, genau. Ja, wir haben uns letztes Jahr beim Popkurs zusammen kennengelernt und ich spiele auch bei Linda in der Band mit, also wir haben beide auch eine Band eigentlich im Rücken und genau, haben uns jetzt zusammengetan, um quasi im akustischen Gewand unsere beiden Songs so zu präsentieren. Wie würdet ihr formal eure Musik beschreiben? Oh, formal ist immer so eine Sache, weil man das sofort in eine Schublade steckt, finde ich. Meins würde man, glaube ich, am ehesten als R&B bezeichnen, obwohl ich R&B immer, weiß nicht, finde ich schwierig, aber wahrscheinlich so R&B, Pop, Soul, so. Ich bin so im Singer-Songwriter-Folk zu Hause. Ja, und wir sind ein Alternative-Sender, das ist eine schöne Schublade, weil da kann man eigentlich alles reinpacken irgendwie. Es gibt jetzt eine EP, da sind einige Stücke von euch drauf. Gibt es so einen textlichen Rahmen, über was ihr singt? Ich schnappe viel auf von, also auch viel Persönliches, aber auch viel von Freunden und also versuche das dann in Songtexte zu packen, genau. Ja, das geht mir eigentlich genauso. Es eigentlich hat immer mit irgendwas zu tun, was man so selber erlebt hat oder von anderen mitbekommen hat, was man sehr gut irgendwie emotional nachvollziehen kann oder wo, ja, wo man sich irgendwie wiederfindet auch. Ich ahne, alle vier Titel auf der CD sind sehr schön, aber wir müssen uns jetzt für ein Lied entscheiden. Welches wollt ihr spielen? Oh, das ist schwierig. Sag du. Ich möchte gern Drifting Away hören. We both were dancing through the night, searching for what we found in each other's eyes. Can I ever grab that water passing by? Changing its face the moment I call it mine. Ooh. Drifting, drifting.